Wir kennen leider die Geschichten nicht, die dahinter stehen, sagt Olaf Jörris vom Archäologischen Forschungszentrum Monrepos in Neuwied, in dessen Ausstellung auch die Funde von Gönnersdorf zu sehen sind. Ethnografische Vergleiche aus späteren Zeiten können uns aber zumindest eine Ahnung vermitteln, welche wunderbaren mythologischen Erzählungen sich um diese existenziell notwendigen Rückversicherungssysteme herumgewoben haben. Im Norden Alaskas etwa waren die Nunamiut, das sind Karibujäger im Inland, und die Tariumiut, die an der Küste Jagd auf Wale und Robben machten, auf das engste mythologisch verwoben. Einst gehörten sie vermutlich der gleichen Population an, hatten sich dann aber spezialisiert und die unmittelbare Verbindung im Alltagsleben verloren. Die ethnoarchäologischen Daten zeigen über die letzten 1500 Jahre ein wiederkehrendes Muster. Wenn es den Menschen im Inland schlecht erging, ging es denen an der Küste gut und umgekehrt. Das hat folgenden Grund, erklärt Jörris. Gibt es einen harten Winter, kommt nur wenig Rentiernachwuchs im Inland durch und die Menschen leiden Hunger. An der Küste dagegen sorgt ein knackiger Winter für stabiles Packeis. Und die Tariumiut können auf Walfang gehen, ohne Gefahr zu laufen, dass ihre Boote von Eisschollen zerdrückt werden. Der klimatische Zusammenhang schlug sich in einer spiegelbildlichen Mythologie nieder. Die Menschen beider Gruppen erzählen sich, dass jedes Lebewesen, das an Land stirbt, als Meereslebewesen wiedergeboren wird und vice versa. Und dieses Wissen birgt die Versicherung für Notzeiten. In extremen Jahren suchen die notleidenden Nunamiut, nämlich bei den Tariumiut, Hilfe oder umgekehrt. Damit das nicht vergessen wird, zelebrieren sie das im Alltag. Töten die einen ein Landtier, wird die Jagdwaffe mit Salzwasser gereinigt. Und an der Küste säubern die Jäger ihre Harpune mit Süßwasser, weil das Tier auf dem Land wiedergeboren wird. Solche Sicherungssysteme muss es, in welcher Form auch immer, überall gegeben haben, sagt Jörris. Für uns, meist nicht mehr greifbare Regelwerke, erlaubten es den Menschen, die größten Herausforderungen zu meistern. Das gelang ihnen 30.000 Jahre lang. Dann wandelte sich die Welt.